Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, es wurde verschiedentlich schon in sozialen Medien oder auch im Freemumia News angekündigt, dass wir heute einen Mitschnitt von der Veranstaltung mit Jennifer Black in Berlin machen, die ja vor einigen Monaten im Mitte Januar als Co-Herausgeberin eines neuen abolitionistischen Anti-Gefängnis-Buches mit Mumia Abu-Jamal geredet hat. Wir haben diese Aufnahme, wir bearbeiten sie immer noch und wir sind immer noch nicht fertig und es gibt ständig neue, zum Teil auch erfreuliche aktuelle Themen, weswegen wir diesen Beitrag nach hinten schieben müssen. Unser fester Vorsatz ist, ihn in der zweiten Sendung im März dann wirklich zu bringen. Jetzt aber, heute haben wir ein komplett anderes Programm und zwar haben wir zuerst ein Interview mit Michael Koch vom Toccata e.V. oder der Leonard Peltier Soli-Gruppe Rhein-Main. Und da ist das Stichwort auch schon gefallen. Leonard Peltier ist wirklich am 18. Februar aus der Haft entlassen worden. Es gibt erste Eindrücke, wie es ihm seitdem geht, was das bedeutet für die indigenen Gemeinden, vor allen Dingen die Dakota in den USA. Und dann natürlich auch, was weitere Ausblicke in der Unterstützung für Leonard Peltier sind, denn da ist noch vieles nicht zu Ende. Er ist nach wie vor nicht frei, er ist unter einem sogenannten Hausarrest, was das für eine spezielle Problematik ist und wie die weitere Unterstützungsarbeit aussehen kann, das umreißt Michael Koch in dem Interview und das lege ich allen sehr ans Herzen, denn wir werden in naher Zukunft bestimmt auch in Berlin kulturelle Veranstaltungen zusammen in dem Freedom All, Freemumia Netzwerk initiieren, um da tätig zu werden. Und da können sich natürlich alle Hörerinnen und Hörer einbringen und vielleicht auch für sich selber was mitnehmen, denn es wird bestimmt, ich kann hier noch nicht zu viel verraten, aber ich weiß schon einige Sachen, es wird bestimmt sehr gut werden. Und zum Zweiten gehen wir nach Neukölln. Vor vielen Jahren wurde Burak Bektaş in Neukölln ermordet. Schräg gegenüber vom Krankenhaus Neukölln hat ein höchstwahrscheinlich aus rassistischen Motiven handelnder Täter ihn und eine Gruppe weiterer Freunde von ihm beschossen. Burak Bektaş starb an den Kugeln, andere wurden schwer verletzt. Und der Mord wurde entgegen allen Absichtserklärungen nicht von der Berliner Polizei aufgeklärt. Es gibt sogar hinlänglich Erkenntnisse, dass auch sehr widerwillig überhaupt nur ermittelt wurde, vor allen Dingen in die sehr sich anbahnende Vermutung, als dass das eine Trittbrettaktion der NSU-Gruppen gewesen ist. Und warum das so gesehen wird und was in all den Jahren passiert ist, das haben wir aufgenommen auf einer Gedenkkundgebung, einem Geburtstag von Burak Bektaş, die ebenfalls im Februar stattfand. Und das könnt ihr heute natürlich auch hier in der Sendung hören. Bevor wir einsteigen, ein wenig Radau-Musik zur Ablenkung und Fokussierung auf die kommenden Inhalte. Ich wünsche gute Unterhaltung. lose some food. That's right, it's all there. Lock yourself in your house, try to forget about the millions dying from war, starvation and drought. You've got your own problems, yes we all do. Nobody's free from stress, not him or me or you. But we still judge each other, we wanna pick a fight. In the streets we kill each other, each and every weeknight. I don't want no drama, but I carry a gun. I don't want no problems, but they'll probably come. So we get high to wash away the pain. Suck medication, but that shit is all done in vain. We think that we can hide away from the misery. You can close your eyes, but still can plainly see. There's nowhere to run. You're just comfortably. Als Präsident Biden sein Amt an den Nachfolger Trump übergab, hat die ganze Welt seitdem eigentlich nicht mehr stillgestanden, von einem Erstaunen ins nächste zu fallen. Was dieser Vogel da jeden Tag raushaut, das ist von keinem Satiremagazin zu überbieten, trotzdem bitterer Ernst auf diesem Planeten. Es gab allerdings auch einige erfreuliche Meldungen und die waren nicht so medial präsent wie all der Wahnsinn, der sich in den letzten Tagen oder Wochen entfaltet hat. Es wurden Gefangene freigelassen. Und ein Gefangener, den wir auch oft hier in der Sendung hatten, also das ist ein Fall, den wir oft hier behandelt haben, ist der indigene Aktivist Leonard Peltier. Nach knapp 50 Jahren hat er eine Haftentlassung gekriegt. Er ist nicht komplett frei, er ist unterliegt Auflagen, aber er wurde tatsächlich am 18. Februar aus der Haft entlassen und ist inzwischen zurück in der Gegend, in der seine Verwandten leben, wo er herkommt. Ich freue mich jetzt sehr, am Mikrofon Michael Koch begrüßen zu können. Michael Koch macht seit vielen, vielen Jahren die Solidaritätsgruppe für Leonard Peltier in der Rhein-Main-Gegend in Deutschland, ist eng vernetzt mit den Aktivistinnen in den USA und auch mit Leonard Peltier selbst. Und als erstes würde ich gern Michael begrüßen und ihn fragen, wie sind denn die letzten Tage für Leonard Peltier gelaufen? Ja, auch von mir einen schönen guten Tag und vielen Dank vor allem erstmal an Radioaktiv Berlin, nicht nur für die jahrelange Berichterstattung im Falle von Leonard Peltier, sondern auch der anderen politischen Gefangenen in den USA, zu den Haftbedingungen in den US-Knästen, zu dem Themenkomplex Todesstrafe etc. etc. Es war tatsächlich für uns eine atemberaubende und vor allem fast schlaflose Zeit gewesen, ja an sich fast bis heute noch. Erst einmal bis zum 20. Februar war unklar, wird Leonard Peltier von beiden aus der Haft entlassen und zu welchen Bedingungen, unter welchen Auflagen, und dann natürlich, als am 20. Januar die Entscheidung gefallen ist, dann wird Leonard tatsächlich am 18. Februar die Haft entlassen, und er hat sie entlassen früh morgens gegen 9 Uhr, kurz nach 9 Uhr Eastern Time USA, verließ Leonard Peltier den Gefängniskomplex USP Coleman One und wurde dort von Freunden, teils alten AIM-AktivistInnen und auch Angehörigen des NDM-Collectives sowie zum Beispiel einigen Musikern aus der Bruce Springsteen-Band wie Little Stevens empfangen. Die ersten Stunden verbrachte er dann in Florida in einem Hotel, er wurde nochmal medizinisch gecheckt, aber vor allem wurde er umringt von vielen, vielen alten FreundInnen. Es ging ihm sichtlich damit sehr gut, das konnte man den Bildern entnehmen, die dann auch sofort durch die Medien tickerten. Es war ja auch noch eine sehr kommode Temperatur für ihn mit fast plus 30 Grad. Das sollte sich innerhalb von einem Tag dann auf minus 30 bis minus 40 Grad in North Dakota verändern. Er ist dann später mit einem Privatjet hoch nach North Dakota geflogen worden und dort bei den eisigen Temperaturen am Flughafen auch wieder empfangen worden von vielen, vielen Aktivistinnen. Und dann, als er das Belcourt mit einem kleinen Konvoi fuhr, auch am Straßenrand von vielen Leuten begrüßt worden. Am Abend gab es eine Empfangszeremonie in einem Casino, in dem mehrere hundert Leute zugegen waren, unter anderem auch einige Bekannte von uns, wie den AIM-Aktivisten und auch Musiker Mitch Walking Elk. Ja, und das Ganze kann man auch heute noch sich auf YouTube anschauen, diesen ganzen Empfang. Leonard ist angekommen, uns erreichen täglich Bilder, wie er Leute bei sich zu Hause jetzt begrüßt, bei sich zu Hause heißt. Es ist für ihn eine Unterkunft organisiert worden und so wie man die Bilder sehen kann, sieht die auch sehr kommod aus. Er sieht den schwierigen Haftbedingungen, der schweren gesundheitlichen Situation, in der er sich auch immer noch befindet. Wenn man das alles so in Betracht zieht, sieht er erleichtert aus und er ist froh, einfach dieser Hölle Coleman One endlich entgangen zu sein. Ja, soweit erstmal so die erste Rückmeldung. Vielen Dank, Michael, für diesen ersten Bericht, wie es Leonard Peltier gerade geht. Es ist sehr interessant, was du sagtest. Es gibt wirklich viele, viele Bilder in den Medien. Auf Democracy Now! Gab es ein Interview mit Unterstützern von ihm und er selber hat ja auch geredet auf der Veranstaltung am Tag seiner Ankunft in North Dakota. Was viele Unterstützerinnen befürchten und auch zu Recht darauf hinweisen, ist, er ist ja nicht faktisch komplett freigelassen. Es gibt ja Bedingungen, die an einen Hausarrest geknüpft sind. Ist da inzwischen schon mehr bekannt, weil in den Pressemeldungen ist dazu noch nichts zu sehen? Ja, die Haftentlassung Leonard Peltiers hat einen bittersüßen Nachgeschmack. Das haben wir auch in mehreren Veröffentlichungen in verschiedensten Medien auch sofort so kommentiert. Ja, wir sind froh, glücklich, erleichtert, dass Biden Leonard aus der Haft entlassen hat. Wir hätten uns allerdings schon gewünscht, es wäre eine Executive Clemency gewesen, es wäre damit auch einhergegangen, eine Infragestellung der Schuldvorwürfe, eine Rehabilitierung von Peltiers Person. eine Entschuldigung, eine Entschädigung und all was damit verbunden ist und damit auch nochmal eine vielleicht Aufdeckung der Rolle des FBI und anderer staatlicher Organe bei den schändlichen 49 Jahren und 12 Tagen Inhaftierung, der Verurteilung und den gesamten vorprozessualen auch Gegebenheiten wie Auslieferung aus Kanada etc. etc. Das ist leider nicht erfolgt. Ich könnte darüber jetzt spekulieren, warum nicht und weshalb nicht. Es ist eine Haftentlassung in den Hausarrest. Es ist praktisch eine Strafumwandlung und keine Strafaufhebung damit erfolgt. Das hat bei vielen auch zu Verärgerungen geführt und ja, irritierten oder auch harschen Kommentaren. Kann man einerseits nachvollziehen. Wir haben uns da eher an die Kommentierung vor allem von Lynnert und seiner Familie orientiert. Lynnert hat wenige Minuten, nachdem er die Entscheidung Bidens gehört hat, auch in einem öffentlichen Telefoninterview gesagt, er weiß, dass er in den Hausarrest entlassen wird und möglicherweise lebenslang. Aber das sei für ihn allemal millionenfach besser als das, wo er zurzeit sei. Und wenn man das verstehen will, muss man überlegen, was das bedeutet. Und die ersten Erfahrungen hat er damit auch gemacht. Nach 49 Jahren nicht auf einer Gefängnispritsche oder auf einer Bodenmatte zu liegen. Nach 49 Jahren einfach mal das zu essen, was für ihn gekocht worden ist. Und was er auch gescheit zu sich nehmen kann mit seinen Kieferproblemen. In den nächsten Tagen über eine eigene Telefonanschluss, Internetverbindung, E-Mail-Kontakte zu verfügen. Briefe ohne Zensur und empfangen und schreiben zu können. Und vor allem, was ganz notwendig ist aufgrund seiner medizinischen Situation, seiner gesundheitlichen Situation, dass man sich jetzt auf den Weg macht, eine adäquate medizinische Versorgung zu organisieren, damit der Mann entsprechend der verschiedensten Erkrankungen, die er ja hat, auch behandelt werden kann. Das ist eine Option für ihn, die ist nicht zu unterschätzen. Sie ist vor allem eins, sie ist das Ende des Prozesses, den wir alle befürchtet haben, nämlich des Todes durch Inhaftierung, Death by Incarceration. Wie jetzt das sich genau ausgestaltet, der Hausarrest? Wir hatten relativ kurz nach der Entscheidung Bidens mit seiner Anwältin Jennifer Jones telefoniert. Da gibt es verschiedene Varianten, bekommt er eine elektronische Fußfessel. Wir haben gefragt, darf er denn rausgehen, zum Beispiel einkaufen oder zu einer medizinischen Behandlung? Bei medizinischen Behandlung scheint das wohl zu sein, das wird durchaus möglich sein. Diese ganzen Spielräume werden wohl jetzt irgendwie noch im Laufe der Zeit bekannt gegeben. Uns sind sie noch nicht bekannt. Das Einzige, was wir sagen können, er ist weiterhin unter der Aufsicht des Federal Bureau of Prisons, also auch der Institution des Justizministeriums, unter deren Aufsicht er auch bisher gewesen ist. Und die in Vergangenheit, nämlich 2024, eine Haftentlassung aus humanitären Gründen auch abgelehnt haben. Dennoch, ich wiederhole noch einmal, aus Sicht von Lynnert selbst und seiner Angehörigen und Freunde in der Turtle Mountain Reservation, seiner eigentlichen Heimat, ist das Ganze trotz allem für ihn eine Win-Situation. Mehr möchte ich an der Stelle da gar nichts mehr sagen und anfühlen. Als langjähriger Unterstützer von Gefangenen kann ich mir selber sehr gut vorstellen, wie sich das für Lynnert Peltier anfühlt. Und die Bilder in den Medien, die untermauern das ja auch. Es ist ja nicht nur er selber, sondern die ganze indigene Gemeinde, die ihn da großartig empfangen hat. Die sind ja völlig außer sich und er kann ja offensichtlich auch an solchen Events teilnehmen. Es ist ja schon völlig offensichtlich, dass er nicht zu Hause allein im Zimmer sitzen muss oder so. Das ist ja schon Realität im Augenblick. Natürlich ist er nicht frei und das habt ihr ja auch sofort erkannt. Ich kann mich erinnern, am 17. Februar bereits hattet ihr eine weitere Mahnwache oder Kundgebung vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt organisiert, wo ihr gefordert habt, dass diese Beschränkungen aufgehoben werden. Ihr habt euch auch für andere Gefangene wie Mumia Abu-Jamal dort eingesetzt. Und auch im März wollt ihr das fortsetzen. Außerdem gibt es natürlich konkreten Bedarf, Lynnert Peltier weiter gesundheitlich, das heißt auch finanziell zu unterstützen. Magst du uns dazu was erzählen? Ja, die Frage, wie das in Zukunft weitergeht und auch mit unserer Solli-Arbeit, die haben wir gerade die vergangene Woche in unserer Mitgliederversammlung auch diskutiert. Klar ist, wir sind aus diesem, ich sag einmal schon, hyperventilierten Aktionismus der letzten 2-3 Jahre jetzt irgendwie draußen. Nur mal, um es so vorstellbar zu machen, ich glaube, die letzten 10-11 Monate waren das täglich 8-9 Stunden Solli-Arbeit allein im Kontext von Linnert, wobei unser Verein ja noch ganz andere Dinge, indigene Projekte unterstützt bei den Zapatisten, Sozialprojekte, wir teilweise auch Projekte mit indigenen Gemeinschaften aufbauen und, und. Es gibt da jetzt für uns eine Entschleunigung, sage ich einmal, und etwas weniger Aktivitätsstress. Aber natürlich, wir bleiben am Ball, auch gemeinsam mit unseren ganzen Kooperationsprojekten, die sich in den 25 Jahren, die es uns allein uns gibt, mit denen wir die ganze Zeit zusammengearbeitet haben. Dazu zählen zumindest im Rhein-Main-Gebiet weiterhin die Mahnwachen, denn da weisen wir ja natürlich nicht nur auf Linnerts Fall hin, sondern, wie du es auch schon gesagt hast, Mumia Abu Jamal, auf Guantanamo, auf die Situation in den US-Knästen, auf Todesstrafe und. Diese Themen bleiben uns ja erhalten. Außerdem ist das natürlich auch eine Angelegenheit, um weiterhin über das Schicksal nicht nur von Linnert zu berichten, sondern auch die sich verschärfende Situation für Indigene in den USA unter der neuen Regierung. Und die ist nicht nur erwartbar, sondern die zeichnet sich auch schon ganz konkret an einer Reihe von Beispielen ab. Das heißt, diese Arbeit geht weiter, diese Veranstaltungen gehen weiter. Es wird weiterhin auch bestimmt Anfragen geben über Leseveranstaltungen, die wir durchführen werden, wie in den letzten 8 Jahren auch. Und du hast es angesprochen, Linnert hat gesundheitliche Probleme und benötigt weiterhin auch in der Zukunft Unterstützung. In einer seiner letzten E-Mails vor seiner Haftentlassung hat er mir auch dann geschrieben bzw. schreiben lassen, da er durch seine fast Erblindung nicht mehr sehr gut selbst schreiben konnte, hat er jemanden meine E-Mail beantworten lassen, seinen Worten. Er möchte auch, dass wir weiterhin uns für ihn und seine Unterstützung einsetzen. Das werden wir tun. Das Wahnsinnige ist, dass mit dem 20. Januar und nach dem 18. Februar erst recht unaufgefordert eine ganze Reihe von Spenden bei uns auf das Konto des Vereins eingegangen sind. Und wir dieses Geld, diese Spenden, meist steht dann drauf LP für Linnert Peltier oder LP Home, dass wir dieses Geld sammeln werden und dann direkt an Linnert weiterleiten für seine medizinische Versorgung. Das haben wir ihm auch zugesagt, dass das so ein Schwerpunkt sein wird, seine medizinische Versorgung, aber auch falls er noch andere Bedarfe haben sollte, dass wir ihn dabei in Zukunft sicherlich weiterhin unterstützen werden. Und wir werden ihn im Laufe der Zeit sicherlich des nächsten Vierteljahres oder der nächsten 4 Monate dann auch zu Hause besuchen können. Nochmal zurückzugeben, was du vorhin gesagt hast. Ja, es gibt mittlerweile viele Bilder schon, wie Leute ihn zu Hause auch besuchen. Und das sind schon auch sehr bewegende Bilder, weil wir kennen einen Teil dieser Leute, die ihn da besuchen. Es sind Leute, die ihm seit vielen Jahrzehnten verbunden sind. Und man sieht, wie gesagt, doch mal, wie erleichtert und glücklich in dieser Situation doch tatsächlich ist. Ja, das heißt, mit entschleunigter und gestärkter Kraft geht es weiter. Die Soli-Arbeit für Peltier und die anderen Gefangenen, immer am 17. des Monats, eure Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat, immer am 17. des Monats um 18 Uhr. Und für die Spendensammlung, als auch aktuelle Infos, natürlich eure Webseite leonardpeltier.de. Michael, ich möchte mich bei dir bedanken, nicht nur für das heutige Interview, sondern für die jahrelange Unterstützung und das Dranbleiben an diesen wichtigen Menschenrechtsthemen und diese tolle Unterstützung für Peltier selber. Und hoffe, dass wir uns in naher Zukunft mit anderen schönen Meldungen wie dieser noch weiter unterhalten können hier im Radio, und wollte dir das letzte Wort geben. Ich würde ganz gerne dieses Dankeschön an euch zurückgeben, an euch von Radioaktiv Berlin, an andere Gruppen aus dem Berliner Raum wie Freedom All Berlin, den Mumia-Bündnis in Berlin. Wir haben ja in diesen ganzen Jahren, sind auch Jahrzehnte, viel zusammen gemacht. Ich habe gerade noch am Samstag beim Anti-AfD-Aktion in Aschaffenburg bin ich von jemandem angesprochen worden, der uns beide damals in der Café Schwarze Risse in Aschaffenburg gesehen hat, als ihr über Mumia und ich ergänze ein bisschen was über Linnert erzählt habe. Das ist, glaube ich, mindestens 20 Jahre her. Also, vielen Dank auch an euch zurück. Ja, schön. Das freut mich. Dann viele Grüße in die Rhein-Main-Gegend und Freedom All. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die Freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Nothing more. And I have wanted to be wise. Somebody, somebody, something. All I have wanted to be. Vor 13 Jahren wurde in Neukölln Burak Bektaş auf offener Straße erschossen. Er stand, damals 22-jährig, am Abend mit einigen Freunden auf der Straße in Neukölln gegenüber dem Krankenhaus Neukölln, schräg gegenüber. Ein Mann kam hinzu, zog wortlos eine Pistole, schoss auf die ganze Gruppe Jugendlicher. Burak erlag den Verletzungen, andere wurden schwer verletzt. Seitdem versucht die Familie, die Angehörigen von Burak Bektaş herauszufinden, was da passiert ist. Und seitdem werden sie mit einer Wand aus Inkompetenz, Schweigen und Abwicklung getroffen. Vor allen Dingen von Seiten der Behörden, allen voran der Berliner Polizei. Wir erinnern uns, in den Jahren oder in der Zeit, als Burak Bektaş ermordet wurde, waren gerade die NSU-Morde öffentlich geworden. Und vieles an dieser Tat sieht aus wie ein Trittbrettfahrerverbrechen, inspiriert durch diese rassistischen Morde. Es gibt sogar verschiedene andere Anzeichen und auch Teilermittlungsergebnisse, die das nahelegen. Trotzdem weigern sich die Behörden in dieser Richtung irgendwie ernsthaft zu agieren. Und das hat nicht nur die Freunde und Angehörigen von Burak Bektaş verärgert und traurig gemacht. Das hat inzwischen sehr viele andere Menschen auch auf den Plan gerufen. Es gibt ein Denkmal an Burak, was an diese schlimme Tat erinnert, genau an der Stelle, wo es passiert ist. Und es finden dort regelmäßig Gedenkveranstaltungen statt, so auch im Februar an Buraks Geburtstag, der ja nun ohne ihn begangen wird und in Erinnerung an ihn. Jemand von uns war mit dem Mikrofon vor Ort. Ihr werdet jetzt gleich Aufnahmen, ein paar Eindrücke und Gedanken von dieser Trauer- und Gedenkveranstaltung hören. Ich sage gleich vorweg, die Tonqualität ist nicht die beste. Und das liegt daran, dass es nicht nur ein regnerischer und kalter Tag war, was sich auf das Mikrofon überträgt, sondern vor allen Dingen, weil keine Verstärkeranlage benutzt wurde und unser Aufnahmemensch hier vom Freien Radio Berlin-Brandenburg nicht so gute Möglichkeiten hatte, den Ton direkt von einer Quelle einzufangen. Wir mussten ganz schön nachbearbeiten. Wir hoffen, dass das okay ist, das so zu hören, und entschuldigen uns vorab für den schlechten Ton, aber der Inhalt ist es wert, gehört zu werden. Bitte achtet drauf. Und jetzt kommt er. Heute ist Buraks Geburtstag. Ein Geburtstag ist eigentlich ein schöner Anlass, sich zu treffen. Zusammen einen Menschen zu feiern, sich zu freuen, dass er da ist und dass wir ihn kennen. Und sich an zurückliegende Ereignisse zu erinnern, die wir gemeinsam erlebt haben. Geschenke zu überreichen, zusammen zu essen und zu trinken und zu lachen. 22 Jahre war das für Burak so. Seit 2013 ist das anders an Buraks Geburtstag. Am 5.4.2012 beendete ein Mörder das Leben von Burak und versuchte das auch bei vielen seiner Freunde. Melek Bektaş fragt, wer hat das Recht, uns so etwas anzutun? Die jungen Leute müssen ihren Freund zu Grabe tragen, statt mit ihm zu sein. Niemand hat das verdient. Warum ist Burak nicht bei uns? Egal, ob am Geburtstag oder an jedem anderen Tag, denkt Melek darüber nach, warum das geschehen ist. Wir auch. Viele Menschen wurden durch diese Tat verletzt. Nicht nur die Familie. Warum gehen wir zu einem Grab? Das Leben ist nun ohne Sinn und leer. Es gibt nichts Positives mehr. Viele von euch kannten Burak. Viele, die hier stehen, kannten ihn nicht. Wir treffen uns, um zu gedenken, daran zu erinnern, dass es Burak nicht mehr gibt. Dass wir, dass vor allem seine Familie und seine Freundin nie mehr mit ihm feiern und lachen. Wir treffen uns zu einem Geburtstag ohne Geburtstagskind. Wir gedenken an einen Mord an einem 22-Jährigen ohne Anlass. Einen Mord, der seit 13 Jahren nicht aufgeklärt wird. Und wir versprechen uns gegenseitig, dass wir gemeinsam alles versuchen werden, um den Mörder zu finden. Melike, Buraks Schwester, hat das auf einem bundesweiten Tribunal auf die kürzeste Formel gebracht. Findet den Mörder. Burak war 22 Jahre alt, als er abends noch einmal mit Freunden rausging. Seiner Mutter sagte er, dass er nicht lange bleiben werde und dass sie sich keine Sorgen machen soll. Er kam nicht zurück. Warum er ermordet wurde, weiß niemand. Hat jemand gesehen, was geschah? Wer der Mörder sein könnte? Vielleicht. Es gab Zeugen, die mit einem Auto in Richtung des Fluchtweges des Mörders gefahren sind. Sie haben damals nichts ausgesagt. Sie wurden aber auch nicht auf die Wichtigkeit ihrer Beobachtung hingewiesen. Vielleicht erinnern sich diese Zeugen noch, vielleicht erfahren sie vom Gedenken an Burak und vielleicht werden sie eines Tages doch noch aussagen. Wir wissen nicht, wer sie waren, aber wir wissen, dass sie angesprochen wurden von der Polizei. So viele Morde passieren nicht in Berlin, so oft werden Zeuginnen einer solchen grauenhaften Tat nicht gesucht, wie vor fast 13 Jahren von uns. Wir suchen weiter, deshalb meldet euch bei uns. Viele Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus sind jedes Jahr wieder entsetzt und fassungslos, dass sich der Mörder von Burak nicht findet, dass der nicht gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft behauptet sogar, dass der Mord an Burak der perfekte Mord war. Ein perfektes Verbrechen ist eines, das nicht aufgeklärt werden kann. Vielleicht liegt das aber auch nur an der ganz und gar nicht perfekten Arbeitsweise der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Vor kurzer Zeit haben uns Aktivisten aus dem Saarland berichtet von einem Kampf, der 30 Jahre gedauert hat. Es gab 1991 eine Brandstiftung in Saar-Louis, bei dem Samuel Kofi Djibouah ermordet wurde. Viele Jahre später ging eine Frau zur Polizei und berichtete, dass sie ein Mann auf einer Party erzählt hatte, dass er der Brandstifter ist und dass die Polizei ihn nicht gefunden hat. Schließlich werden solche Taten begangen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die suchte er scheinbar bei der Frau auf der Party. Die Frau hat ein schlechtes Gewissen bekommen und konnte es wohl nicht mehr aushalten. Sie ging zur Polizei. Die Polizei ermittelt nach ihrer Aussage, das Urteil wurde im letzten Monat rechtskräftig. Der Täter muss ins Gefängnis. Wie im NSU-Prozess, wie im Prozess zum Neukölln-Komplex, weigern sich die Strafverfolgungsbehörden, Netzwerke und Mittäterinnen zu ermitteln. Oder auch nur danach zu fragen. Aber die Aktivistinnen aus dem Saarland gehen davon aus, dass ihre Gedenk- und Erinnerungsveranstaltung dazu beigetragen haben, dass die Zeugin zur Polizei gegangen ist. In diesem Moment möchten wir ein Beispiel geben. Wir waren heute Berlinale ins Kino, kamen Berlinale Möllner Briefe. Das heißt, 1992 wurde ein Haus brand gesteckt. Brand gesteckt und drei Menschen gestorben. Und kam von deutschlandweit viele Unterstützungen an Solidarität, Spenden, Briefe und so weiter. Aber leider, Möllner Stadt hat diese Briefe nicht an die Familie weitergegeben, sondern irgendwo blockiert. Und vor 5 Jahren kam Zufall, Familie dieses Brief und dieses Fall wurde eine Film gedreht und bei den Nachbarn gezeigt. Das zeigt uns auch, wenn irgendwas passiert, heute nicht, aber morgen wird auf Tageslicht wiederkommen. Dafür kämpfen wir weiter. Die Familien sind da. Höchstwahrscheinlich werden der Familie auch eine Unterstützung Solidarität beitragen haben. Wir haben eine Nachricht an den Mörder von Burak. Wir werden hier stehen und erinnern, dass es einen Mörder gibt und dass wir ihn finden werden. Wir wissen, dass wir nicht alleine auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden vertrauen können. Der Mörder weiß nicht, wer irgendwann reden wird. Jemand hält das Schweigen nicht mehr aus oder möchte einfach doch die Belohnung kassieren. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Taten in Neukölln wurde auch eine zuständige Kommissarin befragt. Sie berichtete, dass die Ermittlungen zum Mord an Burak schlampig geführt wurden. Vieles angefangen, aber nicht zu Ende gebracht wurde. Alles musste noch einmal angeguckt werden. Die Kommissarin ordnete die Akten von Burak, führte sie endlich zusammen und fand dabei wesentliche Ermittlungslücken, die so nicht hätten passieren dürfen. Was die Mordkommission zuvor also in jahrelanger Arbeit nicht erreicht hatte, wurde nur innerhalb von 2 Jahren geschafft. Und diese fehlerhaften Ermittlungen kann nicht an fehlendem Personal gelegen haben. Denn darauf werden die Zeuginnen der Ermittlungsbehörden im Untersuchungsausschuss regelmäßig befragt und sie verneinen die Frage ebenso regelmäßig. Besonders absurd ist aus dieser schlampigen Ermittlung und der Nachermittlung die daraus geschlossene These. Wir haben nichts falsch gemacht. So konnten Staatsanwaltschaft und Polizei dann am 1. April 2022 behaupten, dass alle Ermittlungslücken geschlossen worden sind. Es war nachermittelt worden. Allerdings ohne Konsequenz und 10 Jahre zu spät. Zum 10. Todestag von Dora. Vielen Dank für dieses nutzlose Geschenk. Wir wissen jetzt, was Sie uns sagen wollten mit den Worten, dass es keinen Mord gibt in Berlin, für dessen Aufklärung so viel gearbeitet wurde. Wir wissen auch warum. Weil die Ermittlungsbehörden jahrelang nicht sorgfältig gearbeitet haben. Weil sie angefangene Untersuchungen nicht zu Ende gebracht haben. Spuren nicht weitergegangen, nachgegangen sind, weil sie Empfehlungen der eigenen Kolleginnen nicht ernst genommen haben und einfach nichts gemacht haben. Weil sie Hinweisen aus der Bevölkerung nicht nachgegangen sind, sondern beschlossen haben, dass die nicht wichtig sind, ohne Prüfung. Es spielt keine Rolle, wenn ein einzelner Ermittler nichts tut, wenn alles andere gut läuft. Wenn es eine Kontrolle gibt, wenn es Fehler in den Ermittlungen zugegeben werden und korrigiert werden können. Wenn jemand sich für die Ermittlungen interessiert und nachfragt, das hätte die Staatsanwaltschaft machen können und hat es nicht getan. Im Gegenteil hat der zuständige Staatsanwalt im Untersuchungsausschuss sogar zugegeben, dass er seine Aufgabe der Kontrolle nicht übernommen hat, weil er eine Mordkommission ermittelt. Er hat sich eiskalt für nicht zuständig erklärt und wird dafür nicht bestraft werden. Und ja, wir haben den ermittelnden Behörden und den politisch Verantwortlichen auch viele Arbeit gemacht. Wir haben alle Fragen stellen lassen, die allen von uns eingefallen sind. Alle Widersprüchlichkeiten dargestellt. Sie mussten und müssen immer noch im Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Und wir merken, es könnte stimmen, was Melek sagt. Es ist ihnen egal, ob es einen Ausländer mehr oder weniger gibt. Und sie sagt, nie hätte ich mir vorstellen können, dass Buraks Mörder nicht gefunden wird. Natürlich ist das eine große Enttäuschung. Auch der Anschlag auf Burak und seine Freunde sollte ein Zeichen setzen. Welches, wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen ist, dass der Tathergang an einen NSU-Nachahmungstat erinnert, an rechte Morde nach dem Konzept des Lonesome Wolf. Ein rassistisches Mordmotiv ist naheliegend. Alle anderen möglichen Mordmotive konnten seitens der Ermittlungsbehörden ausgeschlossen werden. In Richtung rassistisches Mordmotiv ist nicht ernsthaft ermittelt worden. Vielmehr weisen die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden auf strukturelles Versagen hin, wie es bei den Morden an Menschen mit Migrationsgeschichte vielfach geschah. Hierzu zählen die NSU-Morde, die Morde rechten Terrors in München, Halle oder Hanau. Mit eurer solidarischen Unterstützung werden wir es erfahren, auch wenn es 30 Jahre dauert. Aber sicher wissen wir, dass die Erwartungen des Mörders enttäuscht wurden. Er hätte nicht erwartet, dass an der Stelle seiner Tat eine Skulptur für Burak und andere Opfer rassistischer und antisemitischer Morde entsteht. Er hätte nicht erwartet, dass sich jedes Jahr mehrmals hier Leute treffen und an Burak erinnern und fordern, dass der Mord aufgeklärt wird. Familie Bektasch sagt Danke für die jahrelange Unterstützung und danke dafür, dass Burak nie vergessen wird. Wir werden zusammen kämpfen, bis der Mörder gefunden wird. Thank you.

Radioaktiv Berlin. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Bleibt dran hier an den freien Radios in Berlin und Brandenburg, dass wir eine durchwachsene Zukunft haben und schlechte Zukunftsaussichten. Das habt ihr vielleicht schon in einigen Presseveröffentlichungen mitgekriegt. Die MABB, also die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, will nicht automatisch uns diese Frequenz hier verlängern, die wir seit vielen Jahren bespielen, sondern sie will das Ganze kommerziell ausschreiben. Und selbst wenn wir da Chancen hätten, einen Zuschlag zu kriegen, würden die Hürden, freies Radio, was wir eh schon so gut wie ohne Geld und mit viel Eigeninitiative und Freizeit und Energie betreiben, noch schwerer für uns zu machen. Ich sehe da dunkle Wolken am Horizont, zumindest fürs Jahr 2026. Noch ist aber nichts entschieden. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, diese Sendung hier, die ist nicht für immer und alle Ewigkeiten den Menschen gewährt, die in Berlin und Brandenburg freies Radio machen wollen, sondern auch hier gibt es Kommerzialisierungsbestrebungen und ja, dass wir da nicht von begeistert sind. Das erschließt sich wahrscheinlich von selbst. Wir werden an späterer Stelle dazu genauer reden. Ich möchte nochmal alle, die diese Sendung vielleicht nochmal hören wollen oder sie Freundinnen, Freunden, Bekannten zusenden wollen oder in Social Medias ihres Vertrauens verbreiten wollen, nahelegen, dass wir einen Mitschnitt dieser Sendung veröffentlichen. In wenigen Stunden wird er auf unserem Radioblog zu finden sein. Ich sage mal den Blog an, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Ansonsten sind wir auch bei Blue Sky zu finden als Social Media und natürlich mit allen anderen zusammen, allen anderen Sendungen zusammen von Studio Ansage, unserem Sendetag hier am Mittwoch auch auf Kanälen von Studio Ansage ebenfalls, Blue Sky und einigen anderen, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen werde. Okay, das war unsere Sendung. Das letzte Wort hat wie immer der Radiojournalist und politische Gefangene Mumia Abu-Jamal. Seit 1981 sitzt er für ein Verbrechen, was er nicht begangen hat, in den USA in Haft. Und dafür, wofür er wirklich in Haft sitzt, ist sein unlimitierter Parteiname für die Opfer und Unterdrückten rassistischer Polizeigewalt, Ausbeutung und Unterdrückung. Und dafür hat er sich in den USA und weit darüber hinaus den Namen The Voice of the Voiceless, die Stimme der Unterdrückten, erarbeitet und verdient. Und wir senden einen alten Jingle, der, als er noch im Todestrakt in den 1990er Jahren in den USA saß, aufgenommen wurde. Sobald er frei ist und auch mal nach Berlin kommen kann, werde ich ganz sicher mit ihm einen neuen Jingle hier für diese Radiosendung aufnehmen oder auch fürs freie Radio. Solange hören wir den alten. Jetzt kommt also Mumia und danach bleibt weiter dran an den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Markus. Ich sage Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Yo, P-Shaw, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Shaw. Press your hands together, bow your heads. Upon our knees is how we'll make